Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Mittwochnachmittag auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Zeit für eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung. Wir berichten in dieser Sendung häufig über Gefangenenkämpfe, über Menschen, die sich in Gefangenschaft wehren, die sich nicht damit abfinden, entrechtet, gedemütigt, ausgebeutet und gequält zu werden. Das ist auch heute Schwerpunkt dieser Sendung. Es gibt einen Hungerstreik in der JVA Tegel. Der Gefangene Andreas Krebs ist dort in Hungerstreik getreten gegen behördliche Schikanen, gegen die miese Versorgungslage, die seit den Haushaltskürzungen im Land Berlin auch die Gefangenen betreffen. Und vieles weitere mehr. Es gab am 27. April eine Kundgebung vor der JVA Tegel. Ich war mit dem Mikrofon vor Ort und ihr könnt im Folgenden Eindrücke davon hören, was heute den Schwerpunkt dieser Sendung bilden wird. Doch bevor das alles losgeht, gönne ich uns noch eine kleine musikalische Pause und dann steigen wir ein in den Bericht von der Kundgebung vor der JVA Tegel, Unterstützung von Andreas Krebs und anderen Gefangenen. Oh, I said don't stop, release control. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Fehlen die Gefangenen! Wir sind nicht alle! Es fehlen die Gefangenen! Wir sind nicht alle! Es fehlen die Gefangenen! Am 27. April kamen Unterstützerinnen und Unterstützer von dem Gefangenen Andreas Krebs vor die JVA Tegel. Er befindet sich im Hungerstreik gegen zahlreiche Missstände, die dort vorhanden sind. Er ist nicht alleine mit dieser Situation unzufrieden. Auch andere Gefangene äußern ihren Protest. Worum es im Einzelnen geht, hört ihr jetzt gleich in den folgenden Beiträgen. Hallo, liebe Leute! Hallo da drüben in JVA Tegel an die Eingesperrten! Wir sind heute hier unter dem Motto Schluss mit der Ausbeutung der Gefangenen, Solidarität mit den Proletinnen hinter Gittern. Kurz gesagt möchten wir auf das Thema Zwangsarbeit und die Arbeitsbedingungen in den Knästen aufmerksam machen. Zwangsarbeit, da denkt man erstmal an Faschismus und es kommen einem schreckliche Bilder in den Kopf und vor allem könnte man meinen, dass in dieser sogenannten Demokratie Zwangsarbeit per Grundgesetz verboten ist. Doch da gibt es eine Ausnahme und die steht im Grundgesetz. Zwangsarbeit ist erlaubt und sogar vorgesehen. Und zwar für Menschen, die sich im Gefängnis befinden. Also kann eine Sache, die eigentlich gegen das Grundgesetz geht, doch plötzlich egal sein? Im Grundgesetz stehen viele solche Ausnahmen. Da kann man schon mal über die Sinnhaftigkeit und über die Richtigkeit dieses sogenannten Grundgesetzes nachdenken. Und auf dessen Basis hier alle Gesetze gemacht werden und ob das überhaupt etwas ist, mit dem Mensch sich identifizieren kann. Wohl kaum. Gut, das ist jetzt auch für uns eigentlich gar nicht so relevant. Wir sind heute hier, weil in diesem, so wie jedem Knast in der BRD, Zwangsarbeit herrscht. Die Eingesperrten werden ausgebeutet, indem ihre Arbeitskraft zwangsweise verkauft wird. Und was sie dafür bekommen, ist ein Witz. Angefangen von 1,88 Euro die Stunde bis maximal 5,29 Euro. Und das auch nur, wenn man schon jahrelang oder jahrzehntelang hinter Gittern sitzen musste und irgendwas vorweisen kann. So, das sind die Zahlen, die in Berlin gelten. Produziert wird hier für den Markt draußen. Da können Unternehmen und Betriebe schön billig produzieren lassen. Trotz der Einbindung dieser Zwangsarbeit in den normalen Markt gibt es für die ArbeiterInnen keinen Mindestlohn. Legitimiert wird das oft, als sei die Arbeit ein Selbstzweck. damit die Gefangenen was zu tun haben. Dabei sind Resozialisierung und so weiter, das sind vielleicht Ansätze, die augenscheinlich praktiziert werden sollten und nicht unbedingt sollen oder werden. Und eigentlich ist es eine Sache, die überhaupt nicht stattfindet. Aber das hat damit auch gar nichts zu tun. Nein, Gefängnis ist ein Systemstabilisator, der die Menschen auf Spur halten soll und wer ausschert, bekommt die Quittung. Um es nochmal deutlich zu sagen, Gefängnisse dienen nicht dem Schutz der Bevölkerung. Gefängnisse schützen vor allem die Interessen der Herrschenden und garantieren, zumindest ist das aktuell noch so, dass das kapitalistische Wirtschaftssystem so weiterläuft und die Ausbeutung weitergehen kann. Das wollen und das können wir nicht hinnehmen. Diese Kundgebung versteht sich als Ansatz, als Anknüpfungspunkt, um den Klassenkampf innerhalb und außerhalb der Mauern zu verbinden. Und das drücken wir mit den folgenden Forderungen aus. Kein Arbeitszwang, Gewerkschaftsfreiheit, Mindestlohn, Rentenversicherung, Inflationsausgleich, Anhebung des Taschengeldes auf mindestens 100 bis 150 Euro, Verpflegungssätze von mindestens 10 Euro statt vergammelten Essen. Und es gibt hier in dieser JVA auch einen Gefangenen, Andreas Krebs. Er ist ein Rebell, er setzt sich für seine Miteingesperrten ein seit Jahrzehnten und dafür bekommt er immer wieder Repression. Er prangert die Missstände in den JVAs, in den AWA und auch hier in Tegel an und die sind gravierend. Und es ist jetzt mittlerweile so schlimm geworden, dass er in einen Hungerstreik getreten ist seit dem 14. April. Und dazu möchten wir jetzt auch kurz etwas hören. Ja, hallo, ich habe hier einen Brief von Andreas Krebs, den ich euch kurz mal vorlesen wollen würde. Ich stehe voll und ganz hinter allen Forderungen, was die Demo veranlasst, und ich möchte auf zwei Punkte ganz besonders näher drauf eingehen. Durch die Haushaltskürzungen spüren wir alle das Ausmaß. So ist das Essen rationiert, Getränke gibt es hier in Tegel schon gar nicht. Gruppenangebote werden ganz plötzlich gestrichen, Medikamente werden einfach reduziert und nur das Billigste wird ausgegeben. Wir, die Inhaftierten des Landes Berlin und insbesondere in der JVA Tegel, der Sumpf der Korruption und Intrigespielchen, merken die Sparmaßnahmen an allen Ecken und leiden jeden Tag mehr. Ein Inhaftierter, als Beispiel nehme ich jetzt mich, der unverschuldet ohne Arbeit ist, aus gesundheitlichen Gründen, bekommt im Schnitt ca. 44 Euro im Monat an Taschengeld. Und von diesem Geld soll man das ganze Monat über auskommen, wie Hygieneartikel, Nahrung, Ergänzungsmittel, Vitaminprodukte, etwa Proteine und sogar für seinen Haftraum eigene Putzmittel besorgen. Und von diesen 44 Euro muss ein Inhaftierter sogar noch sein TV-Leihgebühren und das TV-Signal bezahlen, was monatlich ca. 17,82 Euro sind. Das heißt, Menschen, die arbeiten können, sich Lebensmittel etc. kaufen, und die Inhaftierten, die wirklich nichts haben, sehen zu, wie andere sich Fleisch, Kuchen und so weiter zubereiten können. Selbst wenn jemand von draußen Möglichkeit hat, wo Angehörige zweckgebundenes Geld einbezahlen könnten, können die Gefangenen das Geld für den monatlichen Einkauf, so wie es zum Beispiel in anderen Bundesländern möglich ist, nicht auf das Hausgeld aufstocken lassen. Das heißt, auf ca. 80 Euro Hausgeld, was zwar ein Tropfen aus dem heißen Stein ist, aber immer noch besser als gar nichts. Brecht sagte einmal, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Das Anstaltessen ist zum größten Teil zu einem zu wenig und zu anderem oft nicht ständig ungenießbar. Selbst normale Bedienstete, die leider nicht zu melden haben und sich hüten müssen, was sie sagen, stimmen dem zu. Ich befinde mich im Hungerstreik, weil die Zustände hier in Tegel einfach nur noch unfassbar sind. Schluss mit dieser Haushaltskürzung. Die Bundesregierung sollte lieber nicht so viele Waffen an andere Länder beliefern, so würde sie zig Milliarden einsparen. Aber sie lassen gerade Inhaftierten noch mehr leiden, als sie es eh schon tun. Ich schließe mich allen Forderungen an und spreche hier im Namen aller Inhaftierten, ob im Land Berlin, in ganz Deutschland und weltweit. Bei dieser Demo wäre es angebracht, auch die Angehörigen von der JVA Tegel zu erscheinen, eine Vielzahl an Menschen, um zu zeigen, dass es nicht mehr so weitergehen kann. So grüße ich alle Teilnehmer bei dieser Demo und sende euch die beste Grüße. Euer Krebs Andreas. Bis sie bricht! Mein Power durch die Mauer! Bis sie bricht! Mein Power durch die Mauer! Bis sie bricht! Mein Power durch die Mauer! Bis sie bricht! Wer von uns kennt es nicht? Es ist Mitte des Monats und du hast schon wieder keine Kohle mehr. Trotzdem musst du irgendwie dein Überleben sichern und damit stehst du nicht alleine da. Selbst wenn du deine Miete noch zahlen könntest, brauchst du etwas zu essen, zu trinken. Irgendwie musst du dich auch fortbewegen. Wenn du jeden Morgen auf deiner schlecht bezahlten Arbeit erscheinen musst oder mal wieder einen Termin beim Amt hast. Ohne Geld werden eben auch alltägliche Dinge zu einem Pokerspiel. Zwischen Überleben sichern und der Gefahr, den Hütern des Kapitals erwischt zu werden. Mit einem mittlerweile unübersichtlichen Stapel von Bußgeldbescheiden und Mahnbescheiden, Zahlungsaufforderung und Ankündigung vom Gerichtsvollziehern im Nacken machst du dich auf den Weg. Kurzen Griff ins Ladenregal und ab in die eigene Tasche damit. An der Schlange vor der Kasse vorbeigedrängelt und ab zur Bahn. 2,70 Euro für eine Strecke. Macht 5,40 Euro hin und zurück. Es ist einfach nicht drinne. Du gehst in die Straßenbahn und ergatterst dir einen Fensterplatz mit dem Blick auf die Haltestellen. Keine Kontrolleure zu sehen. Doch plötzlich ertönt eine Stimme in Zivil. Die Fahrausweise bitte. Scheiße, das ist jetzt das dritte Mal in diesem Monat. Einige Menschen können sich wahrscheinlich nicht vorstellen, was für Konsequenzen dies nach sich ziehen kann. Für viele von unseren PolitInnen bedeutet es, für eine Weile hinter Gittern zu verschwinden. Der riesige Schuldenberg wird nicht mehr bezahlbar. Und das, was wir als Hilfestellung kriegen, ist die Scheiße abzusitzen. Jede und jeder von uns, der schon mal im Knast gesessen hat, weiß, weshalb die Leute einsitzen. Für Armut. Da triffst du Menschen, die wegen Diebstahl eines Toastbrots oder eines Glas Würstchen in Untersuchungshaft sitzen. Weil sie keinen festen Wohnsitz haben und haben auf ihren Prozess warten. Du triffst aus unangenehmen Unmengen von Gefangenen, die wegen Geldschulden, Fahren ohne Ticket, Diebstählen, Schwarzarbeit oder anderen Kleinigkeiten eingefahren sind. Und diejenigen unter uns, die das Glück haben, noch kein Gefängnis von innen kennengelernt zu haben, haben doch mindestens proletarische Freundinnen und Freunde und Verwandte, die in dieser Situation stecken und um die Menschen sich kümmern muss. Noch schlimmer sind diejenigen von uns dran, die gezwungen sind, illegal zu leben, weil sie keine Papiere haben oder sich einen Haftbefehl entziehen. Sie sind nicht krankenversichert, können sich nirgendwo anmelden und auch nicht legal arbeiten. Ihnen bleibt also ausschließlich die Kriminalität. Ihr Schicksal heißt häufig Knast mit anschließender Abschiebung in Hunger und Elend. Und in Abschiebehaft kommen Menschen, auch ohne hier jemals gegen das Gesetz verstoßen zu haben. Wir wollen uns jetzt nicht an diesem Beispiel festbeißen. Sie zeigen jedoch auf, wie einfach es ist, in den Knast zu kommen und welchen Sinn Knast in der kapitalistischen Klassengesellschaft tatsächlich hat. Verweisen die Hüter des Kapitals auf den angeblichen Zweck der Resozialisierung, ist es in Wirklichkeit ein Mittel der Herrschenden, unsere Klasse davon abzuhalten, das zu nehmen, was uns zusteht und durch Enteignung uns das zu holen, was unser Überleben sichert. Die absolute Mehrheit der Gefangenen sitzt wegen Eigentumsdelikten ein. Die Freiheit aller politischen und sozialen Gefangenen zu erkämpfen, ist innerhalb des Kapitalismus nicht möglich. Notwendig ist vielmehr eine starke revolutionäre Bewegung, welche im Prozess der Zerschlagung des kapitalistischen, imperialistischen Systems die Gefangenen freikämpft. Vor diesem Hintergrund ist die Parole Freiheit für alle politischen und sozialen Gefangenen eine revolutionäre Lösung, welche erst mit dem revolutionären Prozess eingelöst werden kann. Denn dieses System braucht die repressiven Mittel wie Knast, wie die Luft zum Atmen. Es könnte ohne diese gar nicht überleben. Diese Feststellungen sollen nun aber keineswegs heißen, dass wir den Kampf für unsere Leute hinter Gittern, sowohl aus unserer Klasse als auch unserer Bewegung, auf einen fortgeschrittenen Zeitpunkt im revolutionären Prozess vertagen sollen. Es bedeutet vielmehr, dass wir einen langen Atem brauchen und der Kampf für die Freiheit aller politischen und sozialen Gefangenen unweigerlich mit der Organisierung des revolutionären Klassenkampfes verbunden ist. Neben den Stadtteilen, den Betrieben, den Ämtern, den Schulen und den Unis sind eben auch die Heime, Psychiatrien, Gefängnisse, soziale Kampfterrors, in welche wir in Permanenz Klassenkämpfe stattfinden. Nirgends ist unsere Klasse so konzentriert wie in den Knästen. Wir müssen eine gemeinsame Grundlage erarbeiten, in die unsere einerseits ermöglicht, die Kämpfe in den Knästen zu unterstützen, als auch diese mit den Klassenkämpfen außerhalb der Knäste zu verbinden. Darüber hinaus müssen diese Grundlagen befähigen, eine tatsächliche Verbesserung unserer Lebensbedingungen drinnen wie draußen gemeinsam zu erkämpfen. In diesem Sinne, lasst euch nicht knästen, Klassenkämpfe gemeinsam organisieren, über Knastmauern hinweg, ein Kampf drinnen und draußen. They call bear. So let's burn, burn the prisons down. Burn, burn the prisons down. Let's tear apart the walls and keep us from each other. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Wir haben jetzt hier einen Gastredner zugeschaltet. Seid mal ein bisschen laut, macht mal ein bisschen Lärm bitte. Hallo Andreas, wir können dich auch gut hören. Hi, grüß dich. Schöne Grüße von draußen. Dann, wir haben schon gesagt, du bist im Hungerstreik seit dem 14. April. Kannst du uns erzählen, wie geht's dir momentan und was sind deine Forderungen? Ja, zuerst mal Bedingungen, Essen, also es ist ganz, ganz viel, was ich anstehe, die Zustände hier in der JVD, katastrophal. Auch was medizinische Versorgung betrifft, ich habe die Leute überhaupt nicht gekümmert. Du warst ja ein bisschen abgehakt, kannst du es nochmal wiederholen, bitte kurz? Ja, weil die Verbindung so schlecht ist und ich habe auch hier innen diesen Lärm. Ja, völlig Ignoranz auf Seiten der Stadtleitung. Die Leute vegetieren hier vor sich hin, gerade im Haus 2. Das ist, die bleiben sich selbst überlassen. Und durch diese Haushaltseinsparung macht sich in allem bemerkbar. In allem. Also das Essen wird rationiert, ist schlechter geworden. Und, aber insbesondere jetzt aber auch das, was die medizinische Versorgung betrifft. Es gibt günstigere Medikamente, so gar nichts und du musst wirklich Monate dahinter sein. Ich hatte zum Beispiel nachweisbaren leichten Schlaganfall und ich habe erst nach 3 Monaten ein MRT anberaumt gemacht und das ist nachweisbar, ja? Nur gegenüber dem Senat wird dann gelogen, ob das so wäre und nicht bekannt, obwohl ich hier genug Zeugen habe. Es ist eine Frechheit, es ist eine bodenlose Frechheit. Wie schon gesagt, die Menschen werden sich selbst überlassen. Hinzu kommt dann noch, dass die Leute, die ohne Arbeit sind, die sind aufs Minimalste reduziert von 44 Euro Einkauf im Monat. Es gibt hier nichts zum Trinken für die Inhaftierten. 20 Teebeutel im Monat, man kann sich das mal vorstellen, was ist denn das hier? Das gibt es in keinem anderen Bundesland. Also ganz, ganz schlimm. Personalmangel herrscht unter dem Dach. Das heißt, ein Bediensteter ist für 2 oder 3 Personen tätig. Eine Sozialarbeiterin hatte ich vor einem Monat, war für 4 Stationen zuständig. Wie soll das funktionieren? Und es gibt hier Menschen, die werden in die Obdachlosigkeit entlassen. Leute, die wo vielleicht ein halbes Jahr haben, oder ein Jahr, sagen wir mal, es wird nichts für die gemacht. Die werden in die Obdachlosigkeit entlassen. Und automatisch verbunden hat mit, sie wieder was anstellen oder so. Ja, ne? Weil die haben ja nichts. Sie haben weder Geld noch irgendetwas. Naja, kann sich jeder sein, sagen, was hier los ist. Und die Herrschaften hier an der Stelle, die haben überhaupt keine Ahnung, wie wirklich los. Vielleicht hat jemand Fragen oder so. Hallo Andreas, hier ist Wolfgang aus Hamburg. Ich wollte noch sagen, dass ich auch hier bin, ne? Und ich wollte auch als erstes mal sagen, ich habe deinen Brief am Freitag bekommen. Hörst okay, du mich? Sehr gut. Sehr gut. Ja, du hast ja schon so ein bisschen erzählt, wie das jetzt aussieht. Wie geht's hier? Du bist ja jetzt seit dem 14. April im Hungerstreik. Hat der Knast auf deine Forderungen schon irgendwie reagiert oder hast du da irgendwie Reaktionen mitbekommen? Also vom Knast oder auch von den Gefangenen? Nein, gar nichts. Ganz völlige Ignoranz. Absolut. Also das interessiert mich. Ich habe bisher noch keine Rückmeldung. Ja. Weder durch meine Öffentlichkeit und so. Im Gegenteil, ich werde schikaniert aufgrund meiner politischen Einstellung. Man hält die Post zurück. Ich bin ob die verspätet. Habe unterlaufe eine ganz Geldstruktur. Also furchtbar. Furchtbar. Und dann ist denen noch zusätzlich, da weiß ich aus sicherer Quelle, dort auch, weil ich mit Daniela die und die Funde machen möchte, mit Daniela Klette. Da, also das, vielleicht kannst du das den Anwesenden auch nochmal erzählen. Du schreibst dich mit Daniela Klette, die ja seit einem guten Jahr sich im Knast befindet, die zurzeit Prozess in Celle hat. Wie reagiert denn der Knast auf deinen Kontakt, also auf deinen Briefkontakt wohlgemerkt, zu Daniela? Naja, direkt sagt natürlich keiner was, aber aufgrund meiner ist mir natürlich klar, wo der mitdreht. Ja, es war ja vor zwei Wochen an einem Weihnachten, war bei mir auch Schrank auseinandergerissen. Eine Frechheit, eine bodenlose Frechheit war das. Andreas, wenn ich dir noch... Und was ich auch erfahren habe, dass jemand sich für meine Person ausgibt und draußen Menschen kontaktiert. Per Textnachricht. Können ja bloß die Bullen sein, weil wir dort eine Telefonnummer haben. Ja gut, Andreas, Andreas, wenn ich dich jetzt mal ganz kurz unterbreche, wir haben nicht alles verstanden. Ich hatte gefragt, wie reagiert der Knast auf deinen Kontakt zu Daniela Klette? Und die ersten zwei, drei Sätze haben wir hier nicht verstanden. Also akustisch nicht. Direkt sagt natürlich keiner etwas. Ab durch meine Postzensur ist mir natürlich ganz klar, dass Reden ein Auge ist. Es wurde mir auch gesagt, weil ich europaweit vernetzt wäre, ich weiß nicht, wie ich erhofft durch diese Postkultur. Jetzt haben wir es verstanden. Ich finde, zum einen können wir nochmal sagen, du hattest mir geschrieben, auch in dem Brief, du brauchst immer Briefmarken. Man kann dir, Augenblick mal, wir warten mal kurz, bis der Bullenwagen vorbeifährt. So, jetzt ist er weg, dass man dir Briefmarken schicken soll, weil da hast du irgendwie ein Bedürfnis nach, ist klar, weil du auch ganz viele Kontakte hast. Und ich glaube, man kann dir 4 Briefmarken pro Brief schicken. Ist das so richtig? Ja, ist richtig. Mittlerweile bekomme ich meine Briefmarken ausgehändigt. Das wundert mich ja auch. Kriegst du ausgehändigt, aber trotzdem ist es ja wichtig, dass man dir weiter Briefmarken schickt, so aus Solidarität. Und ich meine so generell, was du mit der Zensur gesagt hast, also uns, wir sind ja vom Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen, von Gefangeneninfo, es fällt auf, dass die Zensur, dass da ganz viele Gefangene von betroffen sind, das ist ja Daniela zum Beispiel auch, die bekommt auch keine Beilagen, wie es bei dir ja auch ist, und auch keine Flyer, also selbst Presseartikel nicht. Aber wir wissen inzwischen auch, dass es ähnliche Repressionen, also bezogen auf die Zensur, auch gegen die Antifaschistinnen, die jetzt wegen des Budapest-Komplex verhaftet worden sind. Das heißt also, im Knast herrscht nicht gegen alle, aber gegen viele Gefangene einfach Zensur. Und auch gerade so bei Gefangenen wie du, die einfach vernetzt sind, die sich wehren, die eine Stimme sind von Gefangenen, setzen sie da an der Zensur. Also das ist ganz wichtig. Ich sage es jetzt dir, aber es ist auch, glaube ich, ganz wichtig, es sind ja auch verschiedene Gruppen, verschiedene Menschen da, dass sie sich einfach mal im Kopf machen müssen, wie wir gemeinsam mit euch diese Zensur überwinden können. Was ich sagen will, es ist ja ganz wichtig, dass es solche Aktionen, was wir draußen machen, sind ja ganz wichtig für uns alle. Nicht nur für dich, sondern für alle. Ihr seid quasi Sprachrohr draußen. Das ist richtig. Wir müssen allerdings auch sagen, dass heute nicht so viele Leute da sind in Berlin. Also ich denke, es sind jetzt vielleicht 10 bis 15 Leute. 18 inzwischen, aber es könnten mehr sein. Aber vielleicht ergibt sich das ja noch. Und wir werden auf jeden Fall diese Kampagne Proleten... Wir werden auf jeden Fall diese Kampagne fortsetzen. Wir werden jetzt, glaube ich, am Samstag, den 17. oder 18. Mai, werden wir auch eine Kundgebung vor dem Hamburger Untersuchungsgefängnis machen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall als Netzwerk weiter dranbleiben, weil es ist wichtig, da das bekannt zu machen, die Widersprüche voranzutreiben und vor allem auch mehr Druck zu erzeugen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da bist du natürlich, du hast uns jetzt gelobt, aber da müssen wir auch dich loben, dass du einfach eine Stimme für Gefangene bist. Und das macht Mut und Kraft, auch für uns draußen, umgekehrt genauso. Und ich denke, da müssen wir dranbleiben. Und ich denke auch, die ganze Reaktion, die gegen dich läuft, die gegen Daniela läuft, die gegen die antifaschistischen Gefangene läuft, ist einfach ein Ausdruck auch der Schwäche von den Herrschenden, weil sie wollen natürlich hindern, Knast allein machen sie dich ein, wie Tonschande Scheiber gesungen hat, auch musiziert hat, das kennst du ja alles. Und wir müssen einfach sozusagen den Spieß umdrehen, wir müssen die Verhältnisse umdrehen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das heißt, so stark ist die Polizei, ist die Klassenjustiz gar nicht. Also diese Allmacht, diese Omnipotenz ist nicht. Und das müssen wir uns einfach vergegenwärtigen. Und wir dürfen uns nicht durch ihre Repressionsmaßnahmen und was weiß ich, was die alles machen, einschüchtern lassen. Wir müssen einfach weiter den Kopf hochhalten und zweiter werden. Ich bin auf jeden Fall allen Leuten dankbar, die wunderbar reden, auch im Namen aller anderen Gefangenen. Macht's einfach weiter so. Genau, ich meine, Andreas, was du jetzt nicht verstanden hast. Ja, auf jeden Fall das mitzieht, was ich gerade mache. Okay. Vielen Dank, Andreas. Ja, ich grüße alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer nochmal bei dieser Kundgebung. Und macht auf jeden Fall weiter so, bleibt dahinter, taucht auch bei anderen Haftanstalten auf. Und ich danke euch allen, auch im Namen der Gefangenen hier innen. Im Namen aller. Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen. Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen. Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen. Wir sind nicht alle! Wie jeden ersten und dritten Mittwoch könnt ihr hier Radioaktiv Berlin auf den Frequenzen der Freien Radios in Berlin und Brandenburg hören. Die Freien Radios in Berlin senden auf der 88,4 UKW Megahertz und in Brandenburg, also in Potsdam und einigen weiteren Teilen Brandenburgs, auf der 90,7. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Gerade konntet ihr es hören, wir sind an einem Bericht mit O-Tönen und zwar vom 27. April 2025. Dort fand eine Solidaritätskundgebung für den hungerstreikenden Gefangenen Andreas Krebs vor der JVA Tegel statt in Berlin. Und für alle, die sich jetzt erst eingeschaltet haben, wir senden heute einige Redebeiträge, die dort gelaufen sind. Es gab auch internationale Themen. Als nächstes folgt ein Redebeitrag in Englisch, der sich mit der Haftsituation von vielen Gefangenen in der Türkei auseinandersetzt. Around 3 years ago, Turkish state started constructing new types of prisons. These are known as S, R and Y type prisons, and they are the next iteration of high security isolation prisons. When the first round of high security isolation prisons, known as F types, opened on early 2000s, state had to use extreme violence to transfer prisoners from dormitory type prisons to F types. This resulted in 19 December 2000 massacre, which led to murder of 28 prisoners by state forces. Many of them were murdered by bullets, some of them were burned by an unknown gas, and some of them sacrificed themselves in defense of their comrades. To defend the idea of free association inside prisons, revolutionary prisoners started indefinite hunger strike called Death Fest, which will not stop until demands are met, even in partial. This struggle lasted from 2000 until 2007, resulted in death of 122 revolutionary prisoners. Prisoners won the right to free association partially by able to meet with each other, up to 3 prisoners at time for 10 hours, also right to every written material without censorship. These rights are still enjoyed by every prisoner in FTIs despite their political association. Practically, they break the isolation imposed by this new regime. Of course, this did not stop the violence and the physical torture inside Turkish prisons. However, as we observe in recent uprisings, when state forces openly embracing explicit and intense violence against dissidents, this creates uneasiness in society that eventually leads to social explosions. Countries like Germany and Italy solved this problem by making prisoners invisible in extreme isolation regimes like 41bis. Turkey now follows this well-working blueprint to decouple society from prisoners and condemn prisoners to a silent death. In this death sentence, there is no need to shed blood and everything can be executed without a trace. In SRY-type prisons, the actual conditions vary from prison to prison due to arbitrariness of every single administration as they do not have to follow an exact law. However, the general condition can be described as follows. A 6 square meter cell, 23 hours alone in the cell, 1 hour alone in the yard. The cell and the yard are on different floors. The prisoner must endure snow, rain, dust and sun in the yard for an hour. 23 hours in total isolation inside the cell. If the prison administration allows, they may spend 1 hour in the yard with 2 other prisoners, albeit always the same ones. Constant surveillance under 24-hour cameras. The goal of these measures is to eliminate prisoners out of sight and out of mind. When revolutionary prisoners transferred to these new prisons, they immediately started resisting by the means of hunger strikes. Currently, 10 prisoners are on the indefinite hunger strikes, holding a collective resistance against the new isolation conditions. Some of them are reaching their 200 days of hunger. 5 of them already passed the threshold of 100 days. Their demands are simple. And the new isolation regime and transfer prisoners back to F-types where they can be with their comrades. So far, other 10 prisoners already have managed to secure their transfer out of SRY-type prisons by the means of hunger strike resistance. However, these hunger strikes are extremely prolonged, typically lasting 200 days or more. Simultaneously, the prisoners are often deprived of vital B1 vitamin, either entirely or after several days, which could cause permanent damage. Eventually, Turkish state accepts the demands, but at a severe cost. That's why the point of solidarity is life-saving measure in this case. the pressure from outside of prison and outside of borders can have a very effective role. Supporting their right to resist is now an urgent responsibility. We must be their voice. We propose simple yet effective participation like joining solidarity hunger strikes, sending symbolic like candies and B1 vitamins to prisons, writing letters and postcards to prisoners, calling the Turkish Minister of Justice, recording and sharing videos and photos in support of demands, and in general raising awareness. On 7th of May, Sergeant Ahmet Aslan will be in this 200 days of hunger strike, if his demands are not yet met. To support his resistance, we will be on one-day collective hunger strike, and we will gather to write letters and postcards to all resisting prisoners on 3rd of May in Yorum Cultural Center in Kreuzberg. We invite all our friends and comrades to join us to break isolation. Isolation is torture and a crime against humanity. Freedom for all political prisoners. Fight for a society without prisons. Devrimci, tutsaklar, onurumuzdur. Devrimci, tutsaklar, onurumuzdur. Ahora estás escuchando Radioactive Berlin. Hallo, liebe Genossinnen, liebe MitstreiterInnen, ich grüße euch im Namen der Roten Hilfe Berlin. Die Gewalt und die Verachtung vom Staat gegenüber bestimmten Menschengruppen hat so viele Gesichter und Formen. Statt ökonomische Ungleichheit zu bekämpfen, wird diese verteidigt. Und arme Menschen werden zum Beispiel durch Behörden, Justiz und Polizei drangsaliert, sanktioniert und vertrieben. Durch das Aufenthalt und Ausländerrecht wird die bloße Existenz von Menschen hier in Deutschland kriminalisiert und ihnen jegliche Perspektive verweigert. Oder denken wir an die vielen Fälle tödlicher Polizeigewalt, so wie vor knapp einer Woche die Lorenz aus Oldenburg das Leben geraubt haben. Uns gegenüber ist eine weitere Form permanenter staatlicher Gewalt. Diese Mauern, die so hoch und sichtbar sind und gleichzeitig Menschen von uns isolieren und sie gesellschaftlich ausschließen und fast unsichtbar machen. Die Inhaftierten werden stigmatisiert und sind der alltäglichen und allumfassenden Repression und Schikane des Knastsystems ausgeliefert. Die Erzählung einer Resozialisierung durch die Knäste ist einfach nur eine dreiste Lüge. Die Menschen innerhalb der Knastmauern, ihre Gesundheit und ihr persönliches Wohlergehen sind dem Staat wenig bis gar nichts wert. Die mangelnde gesundheitliche Versorgung, das restlose Streichen aller kulturellen Angebote bis hin zu einer strengen Rationierung von Lebensmitteln spricht Bändern. Wir haben es auch eben von Andreas selbst gehört. Den Inhaftierten wird keine Perspektive geboten und daher ist es kein Wunder, dass die Suizidrate in Knästen in Deutschland bis zu 12-mal höher ist als im Vergleich zur restlichen Bevölkerung. Ferhat Mayouf, welcher 2020 in seiner Zelle in der JVA Moabit an einem Brand erstickte, ist nur einer von vielen Menschen, die durch das Gefängnissystem ermordet wurden. Jede kann im Knast landen, aber es ist kein Zufall, dass es besonders Menschen wie Ferhat Mayouf trifft. Es ging nur um einen belanglosen Diebstahl. Dafür ist er im Knast gelandet, da er auch keinen sicheren Aufenthalt hatte. Auch er hatte medizinische und psychische Hilfe gebraucht, welche ihm verwehrt wurde. Dafür wurde er bis zu 23 Stunden am Tag isoliert und war der Gewalt und Schikanen der WärterInnen ausgesetzt. Selbst bei einem Brand und trotz vieler Hilferufe blieb seine Tür bis zum Schluss, bis zu seinem Tod, geschlossen. Und gleichzeitig ist der Knast und die bloße Androhung davon ein staatliches Instrument, um linke Bewegungen zu schwächen und zu brechen. Genossinnen sollen durch die Isolation und ständige Repression ihre politische Haltung aufgeben und gleichzeitig dient deren Einkerkerung als eine Abschreckung für die gesamten Bewegungen. Doch dabei dürfen wir nie vergessen, dass die Repression nur das letzte Wort ist, wenn wir es hinnehmen. Denn die Geschichte von Verfolgung und Knästen kann auch eine Geschichte von Widerstand sein. Widerstand, wie auch unser Genosse Andreas Krebs ihn seit Jahrzehnten und auch heute noch führt. Er hat sich trotz aller Schwierigkeiten und Risiken zur Wehr gesetzt und seine politische und menschliche Haltung Taten folgen lassen. Zurzeit ist er seit dem 14. April im Hungerstreik. Seine Kämpfe sind wichtig und inspirierende Beispiele für uns, von denen es viele gibt. Doch jeder Widerstand muss auch von mehreren Menschen getragen und unterstützt werden. Solidarität ist unsere Waffe und diese müssen wir auch dauerhaft nutzen und leben. Als linke, strömungsübergreifende Antirepressionsstruktur wissen wir, dass wir, die außerhalb der Knastmauern sind, trotz aller inhaltlichen und praktischen Differenzen gemeinsam mit den inhaftierten Genossinnen und kämpferischen Gefangenen an eine bessere Zukunft für alle arbeiten müssen. Dieses Zusammenspiel, eine klare politische Haltung und einer vielfältigen gelebten Solidarität verhindert, dass Genossinnen isoliert und Bewegungen gebrochen werden. Denken wir zum Beispiel neben Andreas an der antifaschistischen Person Maya in Ungarn, an die Genossinnen Daniela in Vechta oder aber auch in der JVM Moabit zurzeit sitzend an den Genossen Nanuk und Mehmet Karaka. Sie alle und auch ihr Umfeld sind gelebte Beispiele dieser Solidarität. Wir lassen uns nicht entzweien und wir lassen auch niemanden allein. Schreibt Briefe, Postkarten und überlegt euch andere Aktionsformen und Öffentlichkeitsarbeit aus. Solidarität ist unsere Waffe. Für Andreas, Daniela, Maya, Nanuk, Mehmet und die vielen weiteren Gefangenen. Free them all. Danke. Wir sind nicht alle. Es fehlen die Gefangenen. Wir sind nicht alle. Es fehlen die Gefangenen. Hört Radioaktiv Berlin mit einem Bericht von der Hungerstreik-Solidaritätskundgebung mit Andreas Krebs, einem Gefangenen in der JVA Tegel, über die Missstände dort. Es wurden viele auch internationalistische Beiträge gehalten, hier ein weiterer in Englisch. Hi, wir lesen einen Redebeitrag von Alliance of International Feminists auf Englisch. There are around 58,000 prisoners across Germany and many more under surveillance of the racist police and under prosecution by the unjust judicacy. The police, combined with the deeply rooted structural inequalities in this country, disproportionately target and incarcerate working class people and those outside the white dominated social classes. The German state makes sure that those subjected to its power can never achieve a decent life. Even in prison, they impose labor exploitation as a form of punishment. The prisoners are paid a laughable amount of €2 an hour, while prisons and companies connected with them continue profiting from their labor. This is not only in Germany. Across the world, the prison industrial complex serves as a tool for the dominant classes to suppress political dissidents, further dispossesses poor and racializes communities, and exploit and make profits off the backs of those pushed to the margins of societies. We stand in solidarity with all those incarcerated. We call for the abolition of the prison system, and we keep fighting against the states whose wealth is accumulated on the back of colonial, imperial, and capitalist exploitation. We will crush all those political powers who have risen out of injustices imposed on our communities. We call upon all those who have been dispossessed, brutalized, and subjugated by the white supremacist political and economic elites to unite against them. These systems must be abolished here and now. As we approach the 77th anniversary of the Nakba, in the midst of an ongoing genocide carried out by the apartheid state of Israel, we particularly want to draw attention to all the Palestinian prisoners tortured, murdered, dispossessed, and violated by the Israeli occupation forces. We stand in solidarity with the Palestinian prisoners who resist in the heart of the colonial beast while facing rape, murder, humiliation, and often death. We also cannot forget those Palestinians who are imprisoned by the occupying forces in their homes, schools and neighborhoods across Palestine, where they are subjected to constant surveillance, control and violence of the apartheid state. Because the prisons often extend beyond the actual prison walls, a population whose movement is heavily controlled, that is stripped of its political rights, that is deprived by the right to a dignified life and hope for a secure future, is made a prisoner in its own home. We stand in solidarity with all the Palestinians who are suffocated by the prison-like conditions of their everyday life. Once imprisoned, literally or metaphorically, their life is presented by those in power as disposable and valueless. Death becomes a way to common fate. The scale and brutality of incarceration of Palestinians is one of the ways in which the greed of the occupying forces is exemplified. It steals from the imprisoned and dispossessed, extending its borders further and further. Those in the West who stand against the genocide and their own government's complicity are also criminalized. The prison, state thugs, courts, and the system itself are used to justify land grabs and dispossession, and to silence those who oppose colonial and capitalist exploitation. But we won't be silenced. We continue to dare to dream of a world ruled by freedom, equality, and justice, rather than the logic of capital accumulation, exploitation, and violence. Viva! Viva! Palestina! Viva! Viva! Palestina! Viva! Viva! Palestina! Another stark example of how the prison system operates, specifically in Germany this time, is the case of Cleo. Our sister was wrongfully sentenced to 12 years in a men's prison. The evidence is so flimsy, it becomes another clear testament of the erosion of due process in Germany over the last year. Trans women, especially trans women of color, are not only treated as second-class citizens, but vilified as dangerous individuals. Crimes and even murders against trans women of color are skyrocketing. A woman carrying a pocket knife in self-defense is entirely reasonable, but the cops and prosecution use that to defame her character and present her as dangerous. Cleo is framed as threatening, and the German state reinforces this, twisting the narrative and using racist stereotypes to keep her caged for 12 years. We demand justice for Cleo! She deserves to live a life of dignity. We must never stop shouting and fighting for her. We demand freedom for all our trans siblings, tortured and criminalized by the state. Trans rights are under attack. Stand up, fight back. The prisons are often presented as a means of making our society safer, but they primarily serve the benefit of those in power, making them even stronger. State thugs are employed to protect the interests of capital. They are not here to protect us. Think of the brutal killing of Lorenz, a 21-year-old black man who was shot in the back by police 4 times following an altercation at a nightclub. This is an execution. The cops don't just have the authority to cage people in cells for indefinite periods. They can choose to slaughter them. Prisons across the world are full of political dissidents whose only crime was to stand against the injustice of their governments. These cages are places of cheap labor and dispossessed communities, sites that fully disclose the rottenness of our political and economic system, the greediness of the elites, and the inherent racism of our structures. We call for the abolition of the prison system. Concentration camps and extermination camps, such as El Salvador prison, are built to incarcerate and slowly kill migrants. Their bodies are stripped and chained as their lives are stolen from them. We must stand firmly in solidarity with all prisoners worldwide. We must build long-lasting structures to fight back against this process of criminalizing dissent and anything that doesn't quite fit the mold of late-stage capitalist hellscape we have found ourselves in. We must build prison support networks, legal support networks, and strengthen our communities so we can support those at the front lines of this brutal criminalization campaign. We must keep taking to the streets, keep getting together, and keep getting organized. We keep us safe. Abolish all prisons, abolish borders, abolish Frontex, abolish the cops. Abolition is the only way forward. We must fight for justice and for equal wealth and power distribution by any means necessary. Yalla Intifada! Yalla Intifada! Yalla Intifada! Yalla Intifada! Yalla, yalla. Okay, ich sage noch ein paar Worte von der Versammlung in Gedenken an Kyriakos Ximitiris und in Solidarität mit den Verfolgten im Ambelo-Kipi-Fall. Erstmal ein paar Worte zum Hintergrund. Letztes Jahr, am 31. Oktober, ist der Anarchist Kyriakos Ximitiris bei einer Explosion ums Leben gekommen. Die Explosion wurde verursacht durch einen Sprengsatz, den er bearbeitet hatte. Es war ein Unfall. Dabei ist auch die Anarchistin Mariana M. schwer verletzt worden. Und im Nachgang der Explosion wurden mehrere Leute verhaftet, die jetzt alle zusammen im Korydallos-Gefängnis in Athen sitzen. Als Versammlung organisieren wir die Solidarität mit den Leuten, die verfolgt sind in diesem Fall, und sind generell auch solidarisch mit allen Gefangenen. Und wir versuchen in der letzten Zeit die gesundheitliche Versorgung zu erkämpfen für die Leute in Korydallos und generell auch das zu verbinden mit dem Kampf von Gefangenen hier. Es ist also klar für uns, dass Gefängnis dazu da ist, dazu gedacht ist, Gefangene zu vernichten, körperlich und auch psychisch. Und wir wollen nicht einfach nur zuschauen, wir wollen die Leute unterstützen, die dagegen ankämpfen, die darunter leiden. Wir haben neulich auch eine Intervention im Justizsenat in Berlin durchgeführt, um Druck aufzubauen und den Namen von Andreas Grebs öffentlich zu erwähnen, der sich jetzt im Hungerstreik auch für seine Forderung für eine Behandlung und bessere hygienische Zustände hier im Knast befindet. Genau, und wir versuchen einfach, die zwei Fälle zu verbinden und die Leute zu unterstützen und generell für Freiheit und Solidarität einzustehen. Und wir freuen uns, dass hier auch das organisiert wurde. Ich wurde jetzt nochmal gefragt, ein bisschen was zu sagen zu den Bedingungen, gesundheitlichen Bedingungen von Mariana M. und Dimitra Z. und den anderen Verfolgten im Ambelo-Kipi-Fall. Also bei Mariana war das ja so, dass sie bei der Explosion am 31. Oktober letzten Jahres schwer verletzt wurde. Sie wurde dann erstmal sofort notoperiert und direkt nach der Operation wurde dem Bullen Zugang zu ihr gegeben. Sie lag aus dem Krankenhaus quasi von Bullen abgeschirmt und die haben versucht, dann schon Druck auf sie aufzubauen, was auf jeden Fall klar als Folter zu verstehen ist. Sie war nicht richtig bei Bewusstsein bzw. Bewusstlos. Dann hatte sie eine zweite Operation und direkt am Tag danach quasi noch mit frischen Wunden wurde sie direkt in das Korydallos-Gefängnis gebracht, verschleppt und war dann natürlich mit den hygienischen Bedingungen konfrontiert, die relativ typisch sind in den meisten Knästen und natürlich auch besonders in griechischen Knästen. Sie war also in der Zelle mit Ungeziefer, hatte auch überhaupt keine Desinfektionsmittel und überhaupt keine ärztliche Versorgung oder Nachuntersuchungen. Genau, außerdem hatte sie eine Verletzung im Hirn, also eine Blutung, die auf jeden Fall untersucht hätte werden müssen und überwacht werden müssen. Da besteht Lebensgefahr, wenn man sowas hat, oder generell Gefahr von Hirnschäden. Und das wurde monatelang rausgezögert. Sie hätte eigentlich eine CT bekommen sollen. Und dafür hat die Versammlung in Athen ziemlich viel gemacht, Interventionen und öffentliche Aktionen. Und wir haben auch ein bisschen was dazu gemacht. Und da konnte jetzt vor ein paar Tagen auch ein Erfolg erreicht werden. Sie hat also diese Computertomographie bekommen, wartet jetzt noch auf ihr Ergebnis und glücklicherweise geht es ihr den Umständen entsprechend immer noch relativ gut, obwohl sie keine Behandlung hatte. Für Dimitra Z. Ist die ärztliche Versorgung auch sehr mangelhaft. Bei ihr wurde eine Krätze attestiert, fälschlicherweise. Natürlich ist es relativ typisch in Knästen, dass solche Krankheiten wie Krätze häufig vorkommen, auch nicht eindämmbar sind. Aber sie hatte es im Endeffekt gar nicht und hat eine ziemlich aggressive Behandlung bekommen und deswegen jetzt auch Hautausschlagprobleme und hatte auch Entzündungen wegen offenen Wunden, die auch überhaupt nicht behandelt wurden. Genau, es klingt alles relativ ähnlich wie das, was Andreas Krebs hier aus dem Tegel-Gefängnis berichtet und es sollte uns auf jeden Fall alle motivieren, dafür zu kämpfen, dass Leute entsprechend behandelt werden. Und generell natürlich, dass Leute nicht in Gefängnissen enden. Genau, und es geht natürlich auch um uns alle und nicht nur um Leute, die drin sitzen, weil wir sind die Nächsten, die da rein sollen. Die Leute, die in Solidarität mit den Kämpferinnen und den Kriminellen stehen. Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen. Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen. In wenigen Tagen ist der 1. Mai. An diesem Tag gehen Millionen von Menschen überall auf der Welt auf die Straße, um für bessere Lebensbedingungen, für ein Leben in Würde und Freiheit zu demonstrieren. Auch wir werden am 1. Mai auf der Straße sein. Heute sind wir hier, um euch zu sagen, dass auch ihr nicht vergessen seid. Auch ihr seid Teil unserer Klasse. Auch ihr seid nicht reich geboren, sondern Proletarier. Nur eben hinter Gittern. Wir kennen eure Situation nur allzu gut und wollen euch mit dieser Kundgebung den Rücken stärken. Wir wissen, dass unsere Klasse wahrscheinlich nirgendwo so konzentriert ist wie in den Knästen. Die Reichen müssen nicht klauen, damit abends Fressen auf den Tisch ist. Die Reichen haben es nicht nötig, zu ticken, zu rauben oder irgendwie anders Kohle aufzutreiben. Es sind wir, die Armen, die hinter Gittern landen. Ob drinnen oder draußen, wir müssen zusammenhalten, wenn wir eine Verbesserung unserer Situation erreichen und nicht unter die Räder kommen wollen. Aus diesem Grund haben wir eine Kampagne begonnen, bei der wir vor den Knästen gehen und unsere Solidarität mit den Gefangenen ausdrücken. Sie nicht alleine lassen. Wir werden in den kommenden Monaten mit hoffentlich vielen anderen Kundgebungen vor möglichst vielen JVAs in Deutschland sein, um Verbindungen zu dieser aufzubauen und vorhandene zu stärken. Auch die zuständigen Ministerien werden wir dabei nicht aussparen. Wir wollen mit euch gemeinsam die soziale Lage der Gefangenen thematisieren, Druck für unsere Forderungen aufbauen und versuchen, sie zusammen mit euch Gefangenen durchzusetzen. Wir fordern keinen Arbeitszwang, Gewerkschaftsfreiheit, Mindestlohn, Rentenversicherung, Inflationsausgleich, Anhebung des Taschengelds von mindestens 100 bis 150 Euro, Verpflegungssätze von mindestens 10 Euro statt vergammelten Essen. Uns ist dabei klar, dass es eigentlich noch viel mehr zu thematisieren gäbe, wie Zweidrittelanträge, Ausführungen und so weiter. Konzentrieren uns aber erstmal auf die genannten Forderungen, um einen Anfang zu machen. Wir hoffen, wir hören voneinander. In diesem Sinne, drinnen und draußen ein Kampf. Freiheit für alle politischen Gefangenen und sozialen Gefangenen. Knäste zu Baulücken. Wir sind nicht alle! Es fehlen die Gefangenen! Wir sind nicht alle! Es fehlen die Gefangenen! Soweit unser Bericht von der Kundgebung in Solidarität mit dem hungerstreikenden Gefangenen Andreas Krebs aus der JVA Tegel. Die Kundgebung fand statt am 27. April 2025 und wenn ihr das Ganze nochmal hören wollt oder auch Freundinnen, Freunden und Bekannten oder in euren sozialen Netzwerken eures Vertrauens teilen wollt, dann könnt ihr in wenigen Stunden den Mitschnitt dieser Sendung abrufen auf unserem Radioblog, der heißt radioaktivberlin.nostate.net. Ich wiederhole das nochmal, radioaktivberlin.nostate.net. Mein Name ist Markus, ich verabschiede mich für heute, bleibt dran an den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Das Schlusswort dieser Sendung wird der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal sprechen, seit über 43,5 Jahren politischer Gefangener in den USA. Und wir hoffen, dass er irgendwann bald freikommen wird. Dann wird er bestimmt auch mal nach Berlin kommen und dann werde ich ganz bestimmt auch einen neuen Jingle mit ihm aufnehmen. Aber jetzt hören wir erstmal den alten. Ich verabschiede mich, macht's gut, tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president